oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Eigentlich heißt es natürlich Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo, das vergesse ich in letzter Zeit immer wieder. Die heutige Folge ist eine OADSE-Folge, also Special Edition, Sonderedition, wofür auch immer das mal gestanden hat. Deswegen kommt sie auch ein bisschen später, weil ich kam gestern einfach nicht mehr dazu, ein paar passende Worte zu sprechen über das OnePlus 5, was gestern vorgestellt wurde. Über OnePlus muss man wahrscheinlich gar nichts mehr viel sagen. Angefangen haben die mit dem OnePlus One, dann gab es das OnePlus 2, dann gab es das OnePlus X, dann gab es das OnePlus 3, dann gab es das OnePlus 3T. Und morgen, gestern wurde eben der neueste Streich vorgestellt, das OnePlus 5. Ich habe möglichst wenig Leaks in letzter Zeit und technische Daten und so weiter gelesen, weil ich wollte mich einfach mal überraschen lassen. Bin einerseits überrascht, andererseits auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Egal, kommen wir nicht erst zu den technischen Daten, sondern es wird zwei Versionen geben, nämlich einmal mit 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz und mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz mit zwei Farben, im Prinzip einmal grau und einmal schwarz. Das finde ich ja immer auch noch ein bisschen schade. Silber etc. muss ja gar nicht sein, Gold auch nicht. Aber wenn ich an dieses Blau denke, zum Beispiel, was die Honor-Geräte haben oder so, das hätte ich auch wirklich gern bei OnePlus dieses Mal gesehen. Gut, kommen wir zu den technischen Daten. Das OnePlus 5 hat ist 152,7 x 74,7 x 7,25 mm. Das sind die Maße, das Gewicht beträgt 153 Gramm. 64 GB und 6 GB RAM habe ich eben schon erwähnt, oder 128 GB und 8 GB RAM. Als Display gibt es ein AMOLED-Display 5,5 Zoll, geschützt durch Corning Gorilla Glass 5. Leider wieder nur mit Full HD-Auflösung 1920x1080 Pixel. Das reicht natürlich im normalen Betrieb meiner Meinung nach total aus. Es wäre aber gar nicht so unschön gewesen, tatsächlich hier eine höhere Auflösung zu haben. Gerade, Quad HD, also zum Beispiel 2560x1440, gerade im Hinblick irgendwie auf VR, Cardboard-Apps etc., vielleicht eine eigene Lösung von OnePlus, wer weiß. Naja gut, nun haben wir wieder Full HD, auch okay. Reimt sich sogar ein bisschen. Als Prozessor gibt es einen Qualcomm Snapdragon 835 ist ein Octa-Core. Videoaufnahmen sind möglich in 4K. Es gibt die Frontkamera mit 16 Megapixel und Blende F2.0. Und wir sehen auch eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Einmal mit, die eine Linse hat 16 Megapixel und Blende F1.7 und die andere 20 Megapixel und Blende F2.6. 3300 mAh fest verbaute Akku, Android 7.1.1 ist vorher installiert, natürlich als Oxygen OS, WLAN AC, Bluetooth 5.0, USB Type-C, aber wohl nur USB 2.0, NFC, es gibt einen Klinkeranschluss, was ich sehr cool finde, immer noch, und Dual-SIM, es gibt mit Dash-Charge wieder realisiert, Schnellaufladen, also Quick-Charge, Dash-Charge, Fingerabdruckscanner im Home-Button, ein Gyroskop habt ihr, und ihr habt eine Anpassung der Hintergrundbeleuchtung und der Farbtemperatur im Reading Mode. Das erinnert mich irgendwie so an dieses Display, was im iPad, True Tone Display, was da verbaut ist. Habe ich beides ja noch nicht ausprobiert, aber ich fand den Vergleich trotzdem komisch. Reading Mode mit dem Kindle. Ich persönlich kann ja auf dem Kindle ja immer noch besser lesen, weil es halt nicht die Hintergrundbeleuchtung hat. Das mag dann irgendwie die Farbtemperatur und auch die Hintergrundbeleuchtung regeln, wie es will beim OnePlus 5. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut vergleichbar ist mit einem Kindle. Aber gut, nur meine Meinung, beziehungsweise mit E-Paper-Display. Was ist noch interessant? Es gibt natürlich einen Pro-Modus, beziehungsweise Portrait-Modus wird realisiert durch die Dualkamera. Ihr könnt dann auch ranzoomen, zweifach auf jeden Fall, was dann wohl verlustfrei sein, möglich sein soll, kennt man ja schon von Huawei. Pro-Modus für die Kamera gibt es natürlich wieder mit, Weißabgleich, ISO etc. pp. RAW-Aufnahmen sind möglich. Kommen wir zum interessanten Teil, nämlich dem Preis. Die Variante mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher kostet 499 Euro und die Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher gibt es für 559. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man bei beiden Varianten 6 GB RAM nimmt, vielleicht doch nicht verzichtet auf einen MicroSD-Kartenplatz, weil MicroSD-Karten gibt es nicht in dem Gerät, also keinen Slot. Ja, und vielleicht bei der größeren Variante wirklich die höhere Auflösung nimmt oder so. Insgesamt, über die Preise wurde ja viel spekuliert und es war ja schon irgendwie, OnePlus geht dieses Mal über 600 Euro oder so. Das ist, wie gesagt, nicht. Und ich finde, für die Leistung, also ich habe es weder ausprobiert, noch hatte ich es in den Händen, noch werde ich es bestellen, also meine Infos sind einfach nur das, was ich gelesen habe, wirklich, oder gestern gesehen habe, überhaupt gesehen. Die Präsentation lief zum Beispiel über YouTube, habe ich gesehen, lief ruckelfrei bei mir, und ja, konnte man sich ganz gut anschauen. Gefiel mir besser als die Präsentation von OnePlus 3, glaube ich, war das mit der VR-App und dann ein bisschen in der Raumstation. Das war ganz cool, aber nötig. Nun ja, also Preis, da war ich eigentlich hängen geblieben. Den Preis finde ich gar nicht schlecht für das Gebotene, besonders die kleinere Variante für 499, wobei man dann sich auch schon wirklich überlegen könnte, ob man nicht 60 Euro für die größere Variante raufpackt. Das ist ja dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel mehr, 60 Euro, wenn man eh so viel Geld ausgeben will. Wo ich ein Problem sehe, es gibt ja immer noch das Galaxy S7, gibt's da draußen. Das hat inzwischen gute Preise erreicht. Das Huawei P10 hat gute Preise erreicht. Es gibt natürlich Honor. Honor stellt bald das neue Honor 9 vor. Es gibt oder das Galaxy S8. Das nähert sich ja vielleicht nicht mit rasenden Schritten, aber mit großen Schritten, könnte man beinahe sagen, vielleicht doch auch der 500-Euro-Grenze. Und wenn ich nun überlege, 500 Euro in die Hand zu nehmen und mir ein neues Smartphone zu kaufen, dann würde ich persönlich allen Leuten da draußen und mir auch empfehlen, eher, wenn man das kriegen würde, zum Beispiel um Weihnachten rum könnte ich mir das vorstellen, das für 500 Euro das Galaxy S8 von Samsung zu kaufen und nicht das OnePlus 5. Der Preis könnte also der einzige Knackpunkt sein, obwohl der niedriger ist als erwartet. Und glaube ich auch trotzdem gerechtfertigt ist, aber es gibt einfach so mega starke Konkurrenz da draußen, meiner Meinung nach, in dieser Preisregion oder bald in dieser Preisregion. Ja, wie gesagt, der Preis könnte problematisch sein. Ansonsten finde ich ein schönes Gerät, ein wirklich schönes Gerät. Dualkamera, ja, weiß ich immer noch nicht, ob man das braucht. Die Auflösung hätte ich mir höher gewünscht, das habe ich ja schon gesagt. Das Design, auch wenn es ein bisschen vielleicht ans iPhone erinnern mag, aber mein Gott, warum sollte man sich schöne Designs nicht abgucken? Also das macht mir auch nichts. Und ansonsten, ja, kann ich natürlich wieder noch eine Nicht-Kauf-Empfehlung aussprechen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch mal irgendwie irgendwo, auf welchen Wegen auch immer, an ein Testgerät komme, das OnePlus 5 mal auszuprobieren. Das würde mich ja schon mal reizen. Also wenn OnePlus mir zuhört, meldet euch doch, schickt mir gerne ein Testgerät zu, ich würde mich freuen.